Ich muss allerdings gleich wieder zurück in die Auskunft. Ich kann Sie nur ein kleines Stück begleiten. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Wenn Sie uns... In der Bibliothek. Hörspiel von Jost Nickel. Wenn Sie unsere Bibliothek selten benutzen, können Sie sich leicht verlaufen. Zweifellos. Obwohl wir gerade unser neues Informations- und Leitsystem installiert haben. Ah ja. Ich selbst habe einen kleinen Führer durch die Bibliothek verfasst. Sie haben ihn wahrscheinlich in der Halle gesehen. Er liegt da aus. Ah ja. Auf gelbem Papier. Kleiner Führer durch die Bibliothek. Ich habe ihn selbst verfasst. Das war sicher nicht einfach. Das kann ich Ihnen sagen. Erstens wegen der ungeheuer komplizierten Konstruktion und Anordnung unserer Bibliothek. Zweitens wegen der älteren Kollegen. Aber Sie haben es geschafft. Mit der Rückendeckung des Direktors. Versteht sich. In einem so kompliziert organisierten und strukturierten Institut sind Neid und Missgunst leider an der Tagesordnung. Ja, ja, ja. Besonders die jüngeren Kollegen haben darunter zu leiden. Und natürlich diejenigen, die wie ich mit der Öffentlichkeitsarbeit betraut sind. Hier müssen wir links gehen. Wir verlassen jetzt den Hauptgang in diesem Stockwerk. Das muss ich mir merken. Der kleine Führer durch die Bibliothek wurde von Seiten der meisten Kollegen mit strikter Nichtachtung gestraft. Völlig unbegreiflich, zumal er auf gelbem Papier gedruckt ist. Sie haben ihn auch nicht mitgenommen, obwohl er in der Halle ausliegt, in mehreren Stapeln. Das muss ich übersehen haben. Ich habe Sie aber dabei beobachtet, wie Sie sich über einen Stapel gebeugt haben. Ich habe wohl nicht bemerkt, dass es der kleine Führer durch die Bibliothek ist. Ich habe mich vielleicht über den Stapel gebeugt, ihn aber doch eigentlich nicht wahrgenommen. Sie haben aber ein Exemplar in die Hand genommen. Sie haben darin geblättert und, wie mir schien, auch einige Sätze gelesen. Das schien Ihnen wohl nur so. Dann haben Sie den Kopf geschüttelt. Wahrscheinlich vor Bewunderung. Weshalb haben Sie es dann zerknüllt und in den Papierkorb geworfen? Zerknüllt? Papierkorb? Wahrscheinlich, weil... Ja, es war von unbefugter Hand völlig verschmiert worden. Ja, ja. Und weil ich so wütend war, dass jemand ein so schön gestaltetes Druckwerk so übel verunziert hat. Deshalb habe ich es zerknüllt und in den Papierkorb geworfen. Ja, so war es. Aus Wut über die Missachtung sorgfältigster und stilistisch brillanter Schriftstellereien. Hier bitte rechts. Vielleicht haben Sie zufällig noch ein Exemplar dabei, ein Exemplar des kleinen Führers. Jetzt müssen Sie schon mit mir persönlich vorlieb nehmen. Oh, was heißt vorlieb nehmen? Ich könnte mir keine charmantere Führung wünschen. Ich kann Sie aber nur noch ein kurzes Stück begleiten. Ich genieße jeden Schritt. Es wird Sie interessieren, dass ich auch eine eigene Zeitschrift herausgebe. Ach, tatsächlich? Sie heißt Auskunft und beschäftigt sich vornehmlich mit den Belangen der Bibliothek. Ah ja. Ich habe ausgezeichnete Kräfte für die Mitarbeit gewinnen können. Das glaube ich gern. So etwa ein führendes Mitglied des Landesverbandsvorstandes des Deutschen Bibliotheksvereins und einen Dozenten der Fachhochschule Fachbereich Bibliothekswesen. Das klingt verheißungsvoll. Wir haben bereits über den Wert der Bücherhallen für die Stadtteilkulturarbeit berichtet und über den exemplarischen Berufsweg eines Diplombibliothekars. Wirklich verlockend. Das nächste Heft wird einen Beitrag über Justizvollzugsanstaltsbüchereien als Beispiel praktizierter sozialer Bibliotheksarbeit enthalten und einige Diskussionsanregungen zum Entwurf des Entwicklungsplanes für die öffentlichen Bibliotheken. Sie machen mich richtig neugierig. Ich schicke Ihnen gern ein Probeexemplar. So, so. Sie brauchen mir nur Namen und Anschrift dazulassen. Ach so, ja. Ja, Moment. Hier, meine Karte. Klausen. So hieß auch eine frühere Lesesaalaufsicht bei uns. Haben Sie etwa bibliothekarisches Blut? Wie meinen Sie das? Hier noch einmal rechts, bitte. Dann muss ich Sie allerdings auch schon allein lassen. Schade. Ich werde gebraucht. Ich werde immer wieder um Rat gefragt. Weil die Bibliothek so kompliziert ist. Unser neues Kompaktmagazin fasst über 1 Million Bände. Auf verschiebbaren Regalen. Bewundernswert. Sobald auch nur ein Regal verschoben wird, ergibt sich eine völlig neue Raumaufteilung. Immer wieder müssen wir verirrte Leser befreien. So, so. Das liegt allerdings auch daran, dass der Übergang vom Neubau in den Altbau an verschiedenen Stellen möglich ist, die sich zum Verwechseln ähnlich sind. Sie wissen ja, dass wir jetzt den voll unterkellerten, vielgeschossigen Stahlbeton-Skelettbau mitbenutzen. Flachdach, vorgehängte Fassade mit Sonnenschutzanlagen und Fluchtbalkonen. Das ist wichtig. Die zahlreichen Atrien und Lichthöfe gleichen einander vollkommen. In den Gängen ist keine Orientierung möglich, allenfalls an den Buchsignaturen. Ja, ja. Deshalb ist unser neues Informations- und Leitsystem von immenser Bedeutung. Ich verstehe. Leider sind wir mit der Beschilderung noch nicht sehr weit vorangekommen. Sie wissen ja, dass wir rund 22.000 Quadratmeter Nutzfläche haben. Imponierend. Und zwar in jedem Stockwerk. Welches Buch suchten Sie noch? Kochen macht Spaß. Ja, ja, also erstmal immer hier geradeaus. Geradeaus. Die Signatur haben Sie notiert? Ja, gewiss, aber... Ich muss jetzt zurück. Ich bin in der Halle unentbehrlich. Haben Sie nicht zufällig doch einen kleinen Führer durch die Bibliothek dabei? Leider nicht. Aber meine Zeitschrift, die Auskunft, schicke ich Ihnen zu. Sehr aufmerksam. Ja, vielen Dank. Alles Gute. Irgendwann müssen Sie abbiegen. Aha. Groß D, klein R, groß B. Theoretisch kann es nicht mehr bald sein. Aber wer weiß, wie das System der Signaturen hier funktioniert. Groß D, klein R, groß B. Sind immer dieselben Anfangsbuchstaben und das schon seit mindestens 200 Metern. Und bei den Zahlen in der Mitte ändern sich nur die Endziffern. Sechsstellige Zahlen und nur die Endziffern ändern sich. Dann kommen die drei Endbuchstaben in allen möglichen Kombinationen. Aber bei Groß D muss auch Groß C in der Nähe sein. Mit Groß C wäre schon viel gewonnen. Groß C wäre ein Lichtblick. Erst der lange Gang. Dann bin ich nach links abgebogen. Das war Groß D, Klein D, Groß B. Dann abrupt, weil ich rechts abgebogen bin, Groß D, Klein R, Groß B. Wieso ändert sich der mittlere Buchstabe der Anfangskombination, wenn man nach rechts abbiegt? Ich brauche Groß C, Klein V, Groß F. Und dann noch die sechsstellige Zahl und die drei kleinen Endbuchstaben. Jetzt nimmt das Licht ab. Groß C am Anfang, das wäre der entscheidende Schritt. Wo geht es nach C? Zuletzt bin ich rechts abgebogen. Da gehe ich jetzt links. Immer abwechselnd, sonst kommt man zurück an den Ausgangspunkt. Groß D, klein R, groß B. Entsetzlich. Mumu. Was ist das? Guten Tag. Sehen Sie sich das mal an, das ist doch merkwürdig. Wie bitte? Ich verstehe nicht. Na, sehen Sie doch genau hin. Das kann doch ebenso gut ein G sein. Der Buchstabe da? Das könnte ein G sein, ja. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ja. Ich dachte bisher immer SZ. Aber es könnte ja genauso gut ein G sein. Ja. Also nicht nur wisst, sondern ebenso gut wickt. Es kann auch wickt heißen. Und wenn man ganz genau hinsieht, bitte sehen Sie doch mal ganz genau hin. Ja, ja. Dann kann man diesen kleinen Strich vor dem G auch als ein kleines verschliffenes E lesen. Verstehen Sie? Nein. Aber denken Sie doch. Die eine Lesart wäre wisst, die andere wiegt. Wiegt? Das gibt doch einen völlig anderen Sinn. Wisst oder wiegt? Natürlich. Sehen Sie, hier in der ersten Druckausgabe heißt es, ihr wisst ja von den Schlangen beim Vater Herodot. Das klingt komisch. Nicht wahr? Finden Sie auch. Ja, sonderbar. Vers 1, ihr wisst ja von den Schlangen. Vers 2, beim Vater Herodot. Das kann ja nicht stimmen. Keinesfalls. Der Blick in die Handschrift und auf die anderen verfügbaren Drucke hat das prompt bestätigt. Erfreulich. Erfreulich? Na, hören Sie mal. So eine Variante, wie ich sie eben gefunden habe. Wisst und wiegt. Ganz recht. So eine Variante verlängert den Apparat selbstverständlich um zig Seiten. Den Apparat? Welchen Apparat? Den Apparat in meiner kritischen Ausgabe. Ah ja. Die Lilith-Ausgabe von Wedde. Lilith von Wedde, die kritische Edition. Lilith, die Lösung des Welträtsels, ausgeplaudert durch den Jüngling von Sais. Das Epos von Johannes Wedde. Das wissen Sie doch, dass ich die kritische Ausgabe mache. Eigentlich nicht. Ich bin Sandmeister. Dr. Sandmeister. Ah ja, sehr erfreut. Ich heiße Clausen. Clausen? Clausen? Warten Sie. Moment, haben Sie nicht über Semiramis gearbeitet? Oder über Hildburg, Wittich, Isegrim? Clausen. Durchaus vernünftige Ansätze, durchaus. Noch nicht ganz ausgefeilt, aber das muss ja auch nicht sein, nicht in der Erstlingsarbeit. Möglicherweise bin ich gar nicht der Clausen, den... Wie? Na, jetzt sind wir jedenfalls bei Lilith. Und das ist kein so leichter Brocken, das kann ich Ihnen sagen. Lilith, die Lösung des Welträtsels. Wag dich dran. Mut, habe ich mir gesagt. Naja, das war vor 23 Jahren. Und ich bin immer noch beim ersten Vers. Wisst oder wiegt? Das ist natürlich nur eine der unzähligen Varianten. Zu Vers 1 habe ich bisher 230 Lesarten festgestellt. 10 Stück pro Jahr. Was denken Sie, was so eine kritische Ausgabe für Vorarbeiten erfordert? Die Festlegung des Editionssystems zum Beispiel. Und dann will ich nur darauf hinweisen, dass Wedde seiner Lilith auch ein Vorwort mitgegeben hat. Ich verstehe. So? Na, dann sind Sie ja weiter als ich. Ich verstehe es nämlich nicht. Ach so, ja. Dann ich meine, können Sie nein. mir ja vielleicht gleich was erklären. Hier, ich nehme mal die Ausgabe von Lürsen, die Handschriften F, H und Q zugrunde liegt. Diese Ausgabe halte ich, mit den bekannten Einschränkungen, für die zuverlässigste. Interessant. Wieso, Sie nicht? Doch. Nehmen wir doch am besten den Anfang. Hier, den Anfang des Vorwortes. Bitte, Sie können ja mit reinsehen. Ja, ja. Die Priester haben das Gerücht von meinem Tode ausgesprengt, da ich kein Respektsgefühl mehr hege für die Verschleierer der Isis. Finden Sie das etwa einsichtig? Nicht im Geringsten. Na also. Oder hier, jeder, der mit ihr zu tun hat, man weiß gar nicht, wovon er spricht. Ist es Lilith, ist es Hildburg, Semiramis, man weiß es nicht. Jeder, der mit ihr zu tun hat, schreibt Wedde. Fühlt sich von ihr als von einer giftigen Krankheit berührt. Finden Sie das plausibel? Nein. Naja, eben. Und das Vorwort ist gespickt mit solchen Anspielungen, bewusst verklausulierten Hinweisen. Und Sie behaupten, Herr Clausen, Sie verstehen das? Ich hatte gemeint... Welche Ausgabe benutzen Sie denn? Etwa die von Schwanemüller? Nein, nein. Die ist nämlich katastrophal. Oder... Haben Sie die von Grundheber? Nein. Ich halte mich, wie gesagt, an Lürsen mit den gebotenen Einschränkungen. Dazu ziehe ich gelegentlich auch Kirchschläger zu Rate. Vor allem aber Klostermund, dessen Kommentar einfach unentbehrlich ist. Natürlich. Aber der Editor, das wissen Sie ja auch, Herr Clausen, der Editor ist im Grunde ganz allein mit seinem Text. Tja. Er muss den Text neu erschließen, er muss ihn aufbauen. Ja, ich wage die These, der Editor muss den Text selbst noch einmal neu schreiben. Eine gewagte These. Gewagt, Herr Clausen. Aber, wie ich glaube, verzeihen Sie mir, wenn ich zu weit gehe, gewagt, aber doch im Kern der Aussage durchaus zutreffend. Der Editor, möchte ich behaupten, der Editor ist selber Autor. Im Kern haben Sie sicher recht. Das sehen Sie ja in den ersten beiden Versen. Ihr wisst ja von den Schlangen beim Vater Herodot. Blanker Unsinn. Na, so weit würde ich wieder nicht gehen. Aber in diesem Falle ist Grundhebers Lesart vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen. Er behauptet, es hieße Schlagen, nicht Schlangen. Ihr wisst ja von dem Schlagen beim Vater Herodot? Eben. Dann könnte es ja auch Schlafen heißen. Genau das hat Schwanemüller herausgelesen. Dann benutzen Sie ihn also doch? Nein, nein. Er hat immer diese Anspielungen. Ihr wisst ja von dem Schlafen beim Vater Herodot. Schwanemüller liebt diese zwielichtigen Lesarten. Dann schon eher Schlanken. Ihr wisst ja von der Schlanken. So hat Stockmann gelesen, der das Werk vertonen wollte. Ach. Kirchschläger meinte, es heißt Schergen. Und es sei gar nicht Herodot gemeint, sondern Herodes. Ihr wisst ja von den Schergen beim Vater Herodes. Die Wahrscheinlichkeit spricht dagegen. Ja, vielleicht ist auch das nur ein Lesefehler. Ich lese die ersten beiden Verse ganz anders. So? Nicht Schlanken. Also, ihr wisst ja von der Schlanken, wie auch Käsbohrer behauptet. Käsbohrer? Den kenne ich gar nicht. Sondern schauen. Schauen? Und natürlich nicht wisst oder etwa wiegt, sondern liegt. Ihr liegt ja von dem Schauen beim Vater Herodot? Von Vater kann keine Rede sein. Ich meine Wasser, wie Kohlhaupt. Kohlhaupt? Aber natürlich auch nicht Herodot, das ist ja lächerlich. Und ebenfalls nicht Herodes, sondern Heer und Tod. Statt Herodot, Heer und Tod? Oder Leer und Tod, wenn man Ruppelt folgt. Sehen Sie doch mal genau hin. Ja, ja, eben, das tue ich ja. Ihr liegt ja von dem Schauen am Wasser leer und tot. Hä? Das ganze ökologische Problem liegt in diesem Vers. Es sei denn, man folgt Gericke und liest Herr und Gott. Ihr wäre dann die Anrede. Also ihr liegt ja von dem Schauen am Wasser, Herr und Gott. Das wäre die theologische Deutung, die Wette sehr wohl gemeint haben kann. Wobei dann allerdings wieder die Lesart von Stockmann und Käsbohrer in Frage kommt. Von der Schlanken? Ihr liegt ja vor der Schlanken am Wasser, Herr und Gott. Eine Anklage an den selbstvergessenen Schöpfer, der einer Badenden zusieht. Na, nun erlauben Sie mal. Gern. Wenn Sie mir eben noch sagen, wo ich die Kochbücher finde. Wie bitte? Ich suche das Buch Kochen macht Spaß. Ich verstehe nicht. Das kann ich mir denken. Ich rate Ihnen nur, lesen Sie Kohlhaupt und Gericke. Sie meinen... Und geben Sie nicht so schnell auf. Alles Gute. Sagen Sie mir nur noch, Puppet und Gernicke? Ja, ja, immer dranbleiben. Grauenhaft. Aber wo sind jetzt die Kochbücher? Hildburg wird dich Isegrim. Und immer noch D, immer noch derselbe Anfangsbuchstabe. Eben noch groß D, klein R, groß B und jetzt groß D, klein B, groß L. Wer soll sich da zurechtfinden? Vielleicht bin ich überhaupt im falschen Stockwerk. Vielleicht beginnt hier alles mit D. 22.000 Quadratmeter für die Signatur D. Davon vermutlich 500 Quadratmeter für Wette, den keiner kennt und keiner kennen will. Außer diesem Sandmeister. Aber der kennt ihn ja auch nicht. Nicht mal die ersten zwei Verse. Wo ist die Treppe? Wo geht es zu den Kochbüchern? Kochen macht Spaß. Ja, aber nicht hier. Ist alles düster. Kaum Licht, keine Fenster. Da! Da ist eine Treppe. Die hinauf. Hinauf und ans Licht. Oder wenigstens zu einer anderen Signatur, zu einem anderen Anfangsbuchstaben. Nanu? Was war denn das? Da war ein Geräusch. Man hört ja sonst nichts. Vollkommen still, diese Bibliothek. Totenstill. Diese Treppe. Ein Sicherheitsrisiko. Das Geländer... gleichmäßig staubbedeckt. Hier ist lange mehr keiner gegangen. Mein Gott, vielleicht hat sich hier jemand verirrt. Oder ein Bücherbord ist zusammengestürzt und hat einen Leser begraben. Oder einen Bibliothekar. Oder die Putzfrau. Von dort her kam das Stöhnen. Hallo? So jammervoll klagt keine Putzfrau. Kann ich Ihnen helfen? Wo sind Sie? Nanu, gleich um die Ecke. Ach, da. Ach, hier. Oh, pardon, Entschuldigung. Ich wusste nicht. Nein. Kommen Sie. Bleiben Sie. Ich bin hier falsch. Aber nein, ganz und gar nicht. Hier ist doch nicht die Kochabteilung. Kochabteilung? Das kommt darauf an, was Sie unter Kochen verstehen, Sie Casanova. Wollen Sie kochen? Jetzt und hier? Nein, keinesfalls. Nicht hier. Hier nicht. Hier ist es Ihnen zu hell, wie? Nein. Na, kommen Sie doch näher. Kommen Sie, ich beiße ja nicht. Da bin ich nicht so sicher. Nein, ganz recht. Manchmal beiße ich auch. Wie Sie wollen. Ich will... Zu den Kochbüchern. Bitte sagen Sie mir, wo die Kochbücher stehen. Stehen? Oh, Sie Schubiak, Sie sind ja ein ganz raffinierter. Nein, ganz und gar nicht. Ich bin ein normaler Leser. Normal? Gestatten Sie, dass ich lächle. Einen normalen Leser habe ich in dieser Bibliothek noch nie gesehen. Und schon gar nicht in dieser Abteilung. Ich möchte ja auch zu den Kochbüchern. So. Möchten Sie? Möchten Sie wirklich? Ja. Haben Sie denn überhaupt einen Kochlöffel? Natürlich. So. Naja, das beruhigt mich. Ich hatte schon Zweifel. Ohne Kochlöffel können Sie nämlich nicht kochen. Ach. Oder besser gesagt, nicht umrühren. Umrühren. Mit Ihrem Kochlöffel. Verstehe ich Sie richtig? Ach, natürlich verstehen Sie mich. Ach, wunderbar, Sie spielen den Unschuldigen. Köstlich, das rührt mich. Sie wissen genau, wie Sie mich rühren können. Mit dem Kochlöffel? Ja. Hören Sie, Frau... Meier. Dr. Meier. Hören Sie, Frau Dr. Meier... Mit AI, genauer gesagt. So, so. Ich verwalte hier die Abteilung für Humanpsychologie. So was Ähnliches hatte ich schon befürchtet. Ach, Sie brauchen sich doch nicht zu fürchten. Nein, nein, das haben ist... Haben Sie so schlechte Erfahrungen gemacht? War jemand böse zu Ihnen? Da muss ich ja besonders lieb zu Ihnen sein. Ach, lassen Sie nur. Ich will lediglich... Sie wollen, ja, ich weiß. Das habe ich gleich gehört, als Sie die Treppe heraufkamen. Da kommt jemand mit einem starken Willen. Der will stark. Der will das eine. Ja, das Kochbuch. Wie? Kochen macht Spaß. Ach ja, und wie wundervoll. Oh, so richtig kochen, nach Herzenslust kochen und immer noch eine Prise hemmungslos kochen. Bringen Sie Ihre Zutaten, bringen Sie sie her. Kommen Sie, kochen wir, rühren Sie um. Na, Schluss jetzt, Schluss damit. Wie? Was, womit? Sagen Sie mal, Frau Dr. Meier. Ja. Sie verwalten hier die Psychologie? Was soll das jetzt? Die Humanpsychologie? Das habe ich Ihnen ja gesagt. Ja, dann bin ich hier falsch. Dann habe ich mich verirrt. Ach, jetzt auf einmal. Nein, nein. Ich bin offensichtlich falsch gelaufen. Ach, kommen Sie mir jetzt so. Na, das kenne ich schon. Das sagen Sie alle. Nein, das ist danach eine... sagen Sie es. Sie sagen es schon vorher. Ich würde nur gerne noch wissen... Ich kenne meine Pappenheimer. Nicht umsonst verwalte ich die Psychologie. Ihr kommt hierher und denkt, hier ist es leicht zu haben. Nein, nein, überhaupt nicht. Ah, kostenlos. Wie nur die Lesegebühr. Eine Unverschämtheit. Irgendwann mal kurz Freud gelesen, was? Ja. Und schon die Welt verstanden. Ihr seid alle gleich. Nur an das eine denkt ihr. Ihr habt nur das eine im Kopf. Ich wollte lediglich... Ja, und dann noch mühsam um Ausreden ringt. Ach, kläglich. Erst lauter Zoten, lauter Anzüglichkeiten, eine Unverschämtheit nach der anderen, dass einem die Schamröte ins Gesicht getrieben wird und dann nichts als Ausreden, Ausflüchte. Was suchen Sie? Die Kochbücher. Na, dann gehen Sie doch zu Ihren Kochbüchern. Ja, aber... CVF ist die Signatur. Haben Sie die Nummer? Moment, ja. CVF 899964ILD. Ein Stockwerk höher. Vielen Dank. Na, nun gehen Sie, gehen Sie. Ja, vielen Dank jedenfalls. Und entschuldigen Sie. Mir aus den Augen, Sie. Sicht. Ja, ja. Und lassen Sie sich hier nie wieder blicken. Ganz bestimmt nicht. Seine Bibliothek hat es in sich. Zweifellos. Puh. Das Leben eines wissenschaftlichen Bibliothekars ist entbehrungsreich, zweifellos. Immer das trübe Licht, der Staub, die Spinnweben. Besonders Frauen haben es in der gehobenen Bibliothekarslaufbahn wahrscheinlich schwer. Daher das Bedürfnis nach Profilierung. Nun ja, in gewissen Grenzen. Schon die Dame von der Auskunft. Mit ihrer Zeitschrift und ihrem sogenannten kleinen Führer. Und dann Frau Dr. Meier von der Humanpsychologie. Wie viele Leser mag sie wohl schon? Nun ja, die Wissenschaft fordert Opfer. Und das ist immer so gewesen. Insbesondere die Buchgelehrsamkeit. Diese Bibliothek voller Düsternis und Staub. Kaum ein Luftzug hier, alles voller Spinnweben. Die Signaturen sind ja kaum zu erkennen. Hinter den Spinnenfäden, hinter dem Staub. Und das soll die Abteilung mit Kochbüchern sein? Alles wie nie oder zum letzten Mal vor Jahrzehnten benutzt. Ist das ein A am Anfang? Groß A. Und was dann? Ich bin jetzt zwei Stockwerke über Groß D. Wieso ist hier A? Habe ich B und C überschlagen? Was war eigentlich die Humanpsychologie? Danach habe ich nur gar nicht gefragt. Kann es Groß B gewesen sein? Möglich ist alles. Die Systematik ist auf jeden Fall kurios und hier bin ich falsch. Diese Bücher sind alle unbenutzt. Nie entliehen. Deshalb können die Spinnen sich hier so verbreiten. Ungestört Netze spinnen. Wahrhaft atemberaubende Netze. Ganze Bücherborde eingesponnen, Tische und Stühle aneinander gesponnen. Und was liegt da auf dem Boden? Ein großes Paket, völlig umsponnen. Um Gottes Willen, das ist ja... Oh Gott, das ist ja furchtbar. Mein Taschenmesser. Sofort. Er lebt ja noch, um Gottes Willen. Ich helfe Ihnen, ich befreie Sie. Mit meinem Taschenmesser, gleich. Ja, ja, ich bin ja vorsichtig. Nun bleiben Sie ganz still. Behalten Sie still. Sie sind ja gleich frei. Völlig eingesponnen und die Fäden dicht und dicht. Ganz still, sonst verletzen Sie sich. Ja, ich kann das Gewebe hier aufschlitzen. So, jetzt sind wir schon bei Ihrer Nase. Jetzt können Sie wieder atmen. Halten Sie still. Ich befreie jetzt Ihren Kopf. So, sehen Sie? Und jetzt hier. Nun bewegen Sie sich nicht. Jetzt die Arme und die Hände. So, jetzt könnten Sie sich praktisch schon selbst befreien. Aber Sie sind natürlich noch zu kraftlos. Ich mache weiter, bleiben Sie ruhig. Mein Gott, im letzten Augenblick. Sie Idiot. Wie bitte? Idiot. Idiot? Sie grenzenloser Dummkopf. Ich? Aber wieso? Ach, warum muss mir das passieren? Ich habe Sie befreit, mein Herr. Ich habe Ihr Leben gerettet. Haben Sie denn keine Augen im Kopf? Hätten Sie nicht mal hinsehen können. Hinsehen? Überall Argiope, Bruiniki, überall. So, so. Denken Sie, ich liege hier zum Vergnügen? Nein, durchaus nicht. Na, sehen Sie. Ich habe mich von der Argiope natürlich einspinnen lassen. Von wem? Argiope Bruiniki. Ich habe mich anspinnen lassen. Ja, das habe ich ja gesehen, Herr... Dr. Eigenwald. Deswegen habe ich Sie ja befreit. Dr. Eigenwald. Ja, ja, Eigenwald. Mein Name sagt Ihnen nichts. Offen gestanden, nein. Das ist unglaublich. Bitte? Ich bin der vielleicht bedeutendste Entomologe Europas. Was sind Sie? Also nein. Sagen Sie mal, Herr Klausen. Herr Klausen, was suchen Sie eigentlich hier? Die Kochbücher. Kochbücher? Herr Dr. Eigenwald. Wissen Sie eigentlich, wo Sie sind? Nein, weiß ich nicht. In der entomologischen Abteilung, Sie. Ach, es ist grausam. Nach jahrelanger Vorarbeit. Wie bitte? Was meinen Sie wohl, weshalb ich mich habe einspinnen lassen? Haben Sie sich denn absichtlich einspinnen lassen? Denken Sie aus Versehen? Na ja, ich dachte, die vielen Spinnen hier... Alles Argiope Bruiniki, mein Freund. Gebänderte Spinnen. Ich sehe... Meinen Sie, die sind zufällig hier? Ja, was heißt zufällig? Ich würde sagen, in so einer Bibliothek. Natürlich, die ersten Spinnen kamen mehr oder weniger zufällig her, in irgendeinem Altweibersommer. Aber hier fanden sie dann optimale Lebensbedingungen und konnten sich ungestört verbreiten. Gerade hier in der entomologischen Abteilung. Weil niemand hierher kommt. Nur Entomologen, eben. Und die passen natürlich auf. Natürlich. Na, so natürlich ist das auch wiederum nicht. Sie wissen ja, wie Entomologen sind. Ich kann mir vorstellen, wie, aber ich weiß offen gesagt nicht genau, was. Was ist eigentlich ein Entomologe? Wie bitte? Oder was tut ein Entomologe? Sie wissen nicht. Nein, nicht im geringsten. Oh, grausamer Tag. Entomologen, mein Freund, bei Ihnen kann man wohl nicht weit genug ausholen. Entomologen sind Insektenforscher. Ach so. Und Sie erdreisten sich und kommen hierher und zerschneiden die Wunderwerke der Argiope Bruiniki? Der gebänderten Spinne, ja. Ich dachte, ich rette einen Menschen. Sie haben das Lebenswerk Hunderter von Argiope Bujeniki zerstört. Ich bin eindeutig in der falschen Abteilung. Als ich diese Abteilung übernahm, vor jetzt 53 Jahren, da war ich nichts als ein einfacher wissenschaftlicher Bibliothekar, Fachreferent für Kleintierzoologie. Immerhin. Und dann entdeckte ich hier die nahezu idealen Lebensbedingungen für Araneen. Für die gebänderte Spinne, die gemeine Kreuzspinne, die Krabbenspinne. Und Sie beschlossen, nicht mehr Staub zu wischen? Seit gut 50 Jahren hat diese Abteilung keine Raumpflegerin mehr betreten dürfen. Auf Weisung des Direktors. Damit Sie ungestört forschen konnten. Wissen Sie, dass Sie mich an entscheidenden Beobachtungen gehindert haben? Das tut mir leid, ja. Sonst kommt wohl nie jemand. Selten. Alle paar Jahre. Und dann allenfalls ein Entomologe, Fachgelehrte, mit dem richtigen Verständnis für meine Forschungen. Und Leser. Ich meine, ganz normale Leser. Bitte? Schon gut. Sehen Sie mal. Hier. Dieses Stück haben Sie direkt vor meiner Nase weggeschnitten. Ja, ich wollte Ihnen das Atmen ermöglichen. Das hier, sehen Sie, ja. Das ist ein Kokon. Ein Kokon. Und davon baut eine Argiope alle 22 Tage ein. Verstehen Sie? Einen einzigen Kokon alle 22 Tage. Ein Wunderwerk der Natur. Allerdings. Und Sie sehen ja, wie viele Kokons hier eingesponnen sind, selbst auf dieser kleinen Fläche. Tja, da hat sie schwer geschuftet, ihre natürlich Argiope. Nicht nur eine, nicht nur eine. Eine Argiope baut höchstens 6 solcher Kokons, hier sind Tausende. Ich verstehe. In wie vielen Tagen also? Ich weiß es nicht. Tja. Ich hätte es gewusst, verstehen Sie? Ich hätte es jetzt herausgefunden. Das tut mir leid. Diese Entdeckung hätte unserer Bibliothek zu großem Ruhm verholfen. Weshalb auch der Direktor mich in meiner Arbeit stets nach Kräften unterstützt hat. Wie gesagt, es tut mir leid. Ich dachte, ich tue etwas Gutes. Sie wissen vielleicht, dass es in der Prager Universitätsbibliothek einen Entomologen gibt. Es gibt ja in jeder größeren Bibliothek einen. Das ist und bleibt das am meisten lohnende Forschungsgebiet in einer großen Bibliothek. Ja, ja. Jedenfalls behauptet dieser Clausen in Prag, dass ein Embryo genau 23 Tage braucht bis zum Schlüpfen. Wer? Der Embryo. Nein, nein. Ich meine, wer behauptet das? Clausen in Prag. Ich dagegen behaupte, es sind nur 22 Tage. Aber den Beweis haben Sie mir nun verpatzt. Es tut mir, wie gesagt, leid. Ja, das nützt mir wenig, Herr. Ich werde mal weiter nach der Kochbuchabteilung suchen. Nein, warten Sie, wie war doch gleich Ihr Name? Ich wünsche Ihnen für Ihre Forschungen alles Gute. Moment, nein. Hießen Sie nicht Clausen? So heiße ich, ja. Ich darf mich verabschieden. Also sind es doch nicht etwa selbst? Nein, nein. Ich suche nur ein Kochbuch. Oder sind Sie verwandt mit Clausen in Prag? Bohumil Clausen. Ich glaube nicht. Alles Gute. Aber dann hätten Sie ja bibliothekarisches Blut. Ich glaube nicht. Glaube nicht. So geht es nicht. Hier weiß ja keiner Bescheid. Diese Leute sind alle nur mit sich selbst beschäftigt. Ich muss zurück zur Auskunft. Kann ich 22.000 Quadratmeter in jedem Stockwerk absuchen, nur um ein Kochbuch zu finden. Diese Treppe hier führt offenbar ein Stockwerk tiefer. Und noch 2 weitere Stockwerke tiefer muss ich wohl. Dann wäre ich immerhin schon in der Nähe des Neubaus. Von da aus käme ich gut zur Auskunft zurück. Ich hätte den kleinen Führer nicht wegwerfen dürfen. Im Neubau ist alles ausgeschildert, hier nicht. Hier kann sich keiner zurechtfinden. Jedenfalls nicht ohne Führer. Und auch dann nirgendwo richtiges Licht, die Fenster zugemauert bis auf winzige Schlitze. Bücher sind lichtempfindlich, zweifellos. Erst recht aber Bibliothekar. Drum Lob und Preis. Preis gebührt dir und Lobgesang. Wie? Was? Und ewige Ehre. Eine Geburtstagsfeier. Heil dir und Ruhm, dem wir alles verdanken. Eine bibliothekarische Betriebsfeier, auch das noch. Nach dir, Herr, verlangt mich. Verzeihung. Wie? Was willst du, Unseliger? Beuge dein Knie, bedecke dein Haupt. Ich dachte, hier wird gefeiert. Des Feierns ist lange nicht mehr, spricht Biblos. Allein das Opfer weist noch die Rettung. Ja. Sie können mir aber sagen, wie ich am schnellsten zum Ausgang zurückkomme. Erbarmungswürdiger, es gibt kein Zurück. Und der Ausgang? Es gibt keinen Ausgang, spricht Biblos. Es gibt keine Flucht. Ich will ja nicht fliehen. Ich habe mich nur ein bisschen verirrt. Verirrt? Oh, du Armseliger, in die Irre gelaufen, ach, wie so viel vor dir. Opferer Biblos, auf das ich wende, dein glücklos Geschick. Können Sie mir nicht einfach den Weg sagen? Der Weg ist schmal und eng ist das Tor. Opferer Biblos, hier, nimm diesen Druck. Ein Buch? Oh, vielen Dank. Unkundiger. Sie ist Jan. Ja, ja, hübsch. Nett gemacht. Traianus Antiqua. So? Handpresse. Handgeschöpftes Bitten. So, so. 6 Holzschnitte auf Pergament. Ja, tatsächlich. Kopfgoldschnitt. Seidenvorsitz. Beachtlich. In weißes Oasenziegenleder gebunden. Ja, das ist eine Seltenheit. Dann opfere es, Biblos. Das Opfern? Das Buch? Opfere es hier. Auf diesem Altar. Ach, das soll ein Altar sein. Ja, wie ich sehe, haben Sie ja schon einiges geopfert. Ich opfere täglich. Biblos braucht täglich Opfer. Ja, nur... Hier eine Vorzugsausgabe in braunem Kalbsleder mit Goldprägung, Bütten, 2-farbiger Holzschnitt. Kaum noch zu erkennen. Hier Inkunabeln, illuminierte Handschriften, kolorierte Tafelwerke. Zerfetzt und zerhäckselt. Biblos will Opfer. Aus den Beständen der Bibliothek? Nur das Wertvollste ist gut genug. Ein Kochbuch ist also nicht dabei? Nur in Ausnahmefällen genügen Halblederwände oder gar Leinen. Um der Verderbnis zu entgehen? Um Schaden von uns fernzuhalten. Etatkürzungen? Brand und Wasser, Sturm und Beben. Frevelnde, die sich an kostbaren Büchern vergreifen. Ja, aber ich meine, was Sie hier tun... Opfere Biblos! Opfere das Buch! Ja, wer ist denn überhaupt dieser Biblos? Du zauderst? Ja, na, ich weiß doch noch überhaupt nicht. Du schwere Schuld. Es genügt nicht mehr. Was? Biblos verlangt nun mehr reichere Gabe. Ja, was ist denn das nun? Die Wenzelsbibel, Leviticus, Numeri, Codex Vindobonensis 2759, Folii 98 bis 174. Nicht schlecht. Opfere es, Kleinmütiger, nur das kann uns helfen. Zerreißen? Zerreißen! Also... Irgendwie ist mir nicht wohl dabei. Biblos, vergib ihm. Blicke nieder von der Höhe deines Heiligtums. Wir verkündigen dein Lob, auf das sich alle versammeln, um dir zu dienen. Alle Bibliothekare? Schweig! Genügt das? Hier, nimm dies noch und opfere es auf dem Weg. Sage, du kämest von Lechter und hättest geopfert zur rechten Zeit. Ach, Sie sind Lechter. Ich habe vieles an Opfergaben für unseren Herrn gestaltet. Ich suche CVF, Moment mal, 891964 ILD. Wie bitte? CVF. Das sind ja Kochbücher. 891964 ILD. Kochen macht Spaß. Sie kennen es? Das Lieblingsbuch unseres Direktors. Kochen macht Spaß, das suche ich. Das hat der Direktor. Gehe hin, klopfe an und dein Begehren findet Erfüllung. Wo soll ich anklopfen? Beim Direktor. Und wo geht es da lang? Folge dem schmalen Pfade der Bibliophilie, so wirst du ihn finden. Das ist ein wertvoller Hinweis. Ich danke Ihnen. Hebe dich fort. Gewiss. Und vergiss nicht des Opfers auf deinem Wege. Seien Sie unbesorgt. Lobpreise und rühme Biblos, auf dass ein Zorn dich nicht treffe. Keine Sorge. Hinaus und ins Freie. Wo geht es zum Ausgang? Das muss nicht auch noch sein, der Direktor. Entfliehen, nur fort. Und dann dies alles vergessen. Nie mehr in eine Bibliothek, nie wieder Bücher. Die Beschäftigung mit Büchern macht krank. Alle krank, diese Leute hier, die Bibliothekare. Nichts Gedrucktes mehr, nichts Gebundenes, nur fort und hinaus. Aber wie, aber wo? Ich habe jede Orientierung verloren. Erstmal noch ein Stockwerk hinunter. Oder waren es 2? Vorsichtig, jede Stufe prüfen. Diese Treppen sind ja alles andere als vertrauenerweckend. Brüchig, morsch, halb verfallen. Vielleicht sollte man hier tatsächlich ab und zu ein Büchlein opfern. Ah, ah, ah, ah, ah. Sind Sie angemeldet? Oh. Weiß der Direktor von Ihrem Besuch? Alles gebrochen. Würden Sie so gütig sein und meine Frage beantworten? Wie? Weiß der Direktor von Ihrem Besuch? Der Direktor? Sie sind also nicht angemeldet. Wo bin ich hier überhaupt? Sie sind beim Direktor. Darf ich fragen, was Sie wünschen? Mir tut alles weh. Ich habe Sie um eine Auskunft gebeten. Auskunft? Ach, Sie sind's. Wenn Sie sich meinen kleinen Führer mitgenommen hätten, wäre das nicht passiert. Ich weiß. Da sind alle gangbaren und nicht gangbaren Wege eingezeichnet. Ich weiß. Sie sind einen nicht gangbaren Weg gegangen. Zweifellos. Nun sitzen Sie unangemeldet im Vorzimmer des Direktors. Das habe ich nicht gewollt. Ich möchte nach Hause. Ach, auf einmal. Vielleicht wartet dort schon ein Exemplar Ihrer Zeitschrift, die Auskunft auf mich. Ich habe Ihnen die neueste Nummer mitgebracht. Hier? Oh, rührend, ja. Wussten Sie denn, dass ich komme? Das war vorherzusehen. So wie Sie sich benehmen? Ja, sicher, das ist er. Ach, Dr. Sandmeister, Sie sind auch hier. Lenken Sie nicht ab, mein Lieber. Was Sie mir zu Lilith gesagt haben, war alles erfunden. Sie haben die Ausgabe von Schwanemüller nie gesehen. Stimmt. Grundheber, Kirchschläger, Klostermund, nie gelesen. Leider, nein. Leider, bah. Wedde, interessiert Sie doch gar nicht. Was Sie mir an Lesarten vorgeschlagen haben, völlig abwegig. Tut mir leid. Von wegen Kohlhaupt und Gereck. Wildburg, Wittig, Isige. Alles erfunden. Na? Lassen Sie ihn doch, Dr. Sandmeister. Ihm tut ja alles weh. So? Alles? Alles gebrochen. Gebrochen, tatsächlich. Er hätte meinen kleinen Führer mitnehmen sollen, dann wäre das nicht passiert. Jede Woche bergen wir 2 Dutzend Leser, die sich mit ihrem kleinen Führer im Keller verirren, Frau Dr. Sattler. Ach, ist im Keller so viel los? Ich möchte bitte den Direktor sprechen. Wissen Sie denn, ob der Direktor Sie sprechen möchte? Sprechen bestimmt nicht. Was soll das? Was haben Sie? Wir haben über das Kochen gesprochen. Ja, der ist es. Er hat über 6000 Aranäen-Kokons zerstört. Das also auch noch? Jeder Kokon enthält etwa 500 Eier. Die Multiplikation überlasse ich Ihnen. Mir? Ich wünsche ein Gespräch mit dem Direktor. Der Direktor ist in der Küche. Dieser Mann ist ein Beauftragter des Bohumil Clausen in Prag. Dann bringen Sie mich in die Küche. Bohumil Clausen, einer der hinterhältigsten Entomologen der Welt. Die Kartoffeln sind gar. Die Soße ist fertig. Köstlich. Es ist gleich soweit, Herr Clausen. Ich habe ein besonderes Tischgebet verfasst. Geraten Sie wieder ein Opfer vor? Allerdings. Und der Grünkohl? Heiß und würzig. Mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Ich wünsche ein Gespräch mit dem Direktor. Wisse, mein Sohn, der Direktor würzt noch die Suppe. Albernheit. Lesen Sie doch noch ein wenig in der Auskunft, Herr Clausen. Bevor ich mich von der Agiope einspinnen ließ, habe ich auch kurz in der Auskunft geblättert. Wenn ich ein Exemplar der Auskunft opfern würde, würde Biblos die Bibliothek zusammenstürzen lassen. Der Herr Direktor. Ah. Liebe Kinder, wunderbar, ausgezeichnet. Alle sind wir hier versammelt. Und vor allem unser Herr Clausen. Sie kennen mich. Wehmeier. Guten Tag. Guten Tag. Tja. Na. Na, ein bisschen blass, würde ich sagen. Frau Dr. Sattler hat ihm die Auskunft zu lesen gegeben. Frau Dr. Sattler, das geht doch nicht. Sehen Sie sich den armen Kerl an. Er liest die neueste Nummer, Herr Direktor. Na und? Die neueste Nummer enthält auch einen Aufsatz von Ihnen. Ach so. Ach ja? Na, dann lesen Sie mal den Aufsatz über die Zeitschriftenverzeichnisse der Sondersammelgebiete der Staatsbibliothek mit besonderer Berücksichtigung der Arbeitsstelle für Dokumentation. Lesen Sie das mal, mein lieber Klaus. Ich bin in diese Bibliothek gekommen, um mir ein Buch auszuleihen. Kochen macht Spaß. Kochen macht Spaß. Ja, das habe ich, mein lieber Klausen. Da sind Sie richtig. Das Was hat der Herr Direktor? Er kocht ja so gerne. Von mir aus können Sie das Buch behalten, Herr Direktor. Dankeschön. Aber die Zustände in Ihrer Bibliothek sollten Sie vielleicht auch mal in Augenschein nehmen. Na, was soll denn das nun heißen? Spielen Sie auf etwas Bestimmtes an, Herr Clausen? Das interessiert mich jetzt aber auch. Ist etwa irgendwas nicht in Ordnung? Irgendwas? Nichts ist in Ordnung. Die Signaturen sind nicht zu lesen. Nirgends gibt es vernünftiges Licht. Die Anordnung der Bücher ist undurchschaubar. Kein Leser kann sich in dieser Bibliothek zurechtfinden. Haben Sie denn einen Leser getroffen, Herr Clausen? Nein, ich habe keinen getroffen. Eben. Und das wundert mich auch überhaupt nicht. Mein lieber Herr Clausen, haben Sie mal darüber nachgedacht, wofür eine Bibliothek da ist? Darüber brauche ich nicht lange nachzudenken. Eine Bibliothek ist für Bücher da. Und für Bibliothekare. Und für Bibliothekarin. Für beide zusammen. Aber doch nicht für Leser, Herr Clausen. Für die Studienobjekte eines Entomologen. Aber doch nicht für Leser, Herr Clausen. Kleinmütiger. Sie sind ja alle von Ihren Büchern geschädigt. Sie können ja nicht mal mehr normal denken. Jetzt bekommt er allmählich Farbe. Ich sehe mal nach dem Wasser, Herr Direktor. Das müsste doch der allergewöhnlichste Vorgang der Welt sein, dass ein Leser sich ein Buch ausleiht. Leser haben hier nichts zu suchen, Herr Clausen. Leser stören und zerstören. Leser schnüffeln nur immer in den Büchern herum. Ist das Ihre Berufseinstellung? Leser sind in einer Bibliothek nicht erwünscht. Deshalb wird Ihnen ja auch der Zugang erschwert. Das, worüber Sie sich beklagt haben, Herr Clausen, alles Absicht. Alles wohl überlegt, alles taktisch. Der Leser muss ausgeschlossen bleiben. Und ich störe Sie nun wohl. Ab und zu leisten wir uns eine Ausnahme. Sie, Herr Clausen, sind ein Sonderfall. Fall, im wahrsten Sinne des Wortes. Direkt in den Besuchersessel. Weil Ihre Decken und Treppen so morsch sind. Nein, weil wir Sie hier haben wollten. Ach, Sie sind ja nicht zufällig hier, Herr Clausen. So. Wir Bibliothekare müssen uns gelegentlich auch etwas gönnen. Wie darf ich das verstehen? Denken Sie an unser entbehrungsreiches Dasein. Die Wissenschaft fordert Opfer. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen ganz folgen kann. Immer nur Papier und Bücher, Herr Clausen. Ja, ja. Immer nur Bütten und Dünndruck, Herr Clausen. Davon allein kann man nicht leben. Das reicht nicht. Nein, nein. Tja, und da ich leidenschaftlich gern koche. Herr Direktor! Ich verstehe nicht. Moment. Ja, Herr Dr. Lechter? Wir können anfangen, Herr Direktor. Das Wasser kocht. In der Bibliothek. Wir brachten ein Hörspiel von Jost Nickel. Die Personen und ihre Darsteller waren Herr Clausen, Horst Dieter Sievers, Frau Dr. Sattler, Angelika Horwitz, Herr Dr. Sandmeister, Sigmar Schneider, Frau Dr. Meyer, Edith Hanke, Herr Dr. Eigenwald, Klaus Hofer, Herr Dr. Lechter, Wilhelm Borchert, Direktor Wehmeier, Willi Schmidt. Regieassistenz Ingeborg Karl, Schnitt Brigitte Sievert, Ton Rainer Tschekalski, Einrichtung und Regie Dietrich Auerbach. Produktion Rias Berlin und Hessischer Rundfunk.